Mit der lateinischen Messe von Gerhard Dorder wollen wir diese Sendung eröffnen. Wir hören den Chor St. Anton Regensburg und den Organisten Karl Norbert Schmid unter Leitung von Christoph Böhm. Thank you. Thank you. Thank you. Die lateinische Messe von Gerhard Dorder. Das war eine Aufnahme von 1979 aus der Albertus-Magnus-Kirche in Regensburg mit dem Chor St. Anton Regensburg und dem Organisten Karl Norbert Schmid. Die Leitung hatte Christoph Böhm. Das Wieding-Quartett spielt jetzt das Streichquartett Nummer 2 von Ulrich Stranz. Thank you.

Thank you. Das Streichquartett Nummer 2 von Ulrich Stranz, interpretiert vom Wieding-Quartett 1982. Ernst Langmeier und Claudia Wagner Violine, Heinrich Forster Viola und Samuel Langmeier Violoncello. Wilhelm Killmeier dirigiert jetzt seine Sinfonie Nummer 3. Eine Aufnahme mit den Münchner Philharmonikern aus dem Jahr 1976. Thank you. Das war die Sinfonie Nummer 3 für großes Orchester von Wilhelm Kilmeier in einer Aufnahme mit den Münchner Philharmonikern unter Leitung des Komponisten. Sie hören das Concerto Bavarese auf Bayern 2. Weiter geht's mit Klaus Hubers Lamentationes für großes Orchester. Michael Gielen dirigiert das SWR-Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg. Lamentationes für großes Orchester von Klaus Huber. Wir brachten eine Aufnahme von 1998 aus der Liederhalle in Stuttgart mit dem SWR-Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg. Die Leitung hatte Michael Gielen. Von Richard Mader jetzt die Kantate »O Herr, dein Erbarmen ist uns Not«, Opus 78. Richard Mader selbst dirigiert das Amati-Ensemble München. Die Solisten sind Hans Seeberger Tenor und Winfried Grabe Violine. Thank you.

ist der Allmächtige, der lieben Herr und der Erhalter der ganzen Menschheit. Du bist der Allmächtige, der Wir hörten die Kantate »O Herr, dein Erbarmen ist uns Not«, Opus 78 von Richard Mader. Unter seiner Leitung musizierte das Amati-Ensemble München. Solisten waren Hans Seeberger Tenor und Winfried Grabe Violine. Eine Aufnahme von 1992 aus dem Münchner Gasteig. Zum Abschluss dieses Concerto Bavarese kommen wir noch zu Dieter Acker und seinem Trio Nummer 2 »Glossen«. Die Interpreten unserer Einspielung von 1978 sind Renate von Rosen Flöte, Reinhold Johannes Buhl Violoncello und Christian Georg Kroll Cembalo. Thank you. Glossen, das Trio Nummer 2 von Dieter Acker, gespielt von Renate von Rosen Flöte, Reinhold Johannes Buhl Violoncello und Christian Georg Kroll Cembalo.